Gedanke. Formel. Entropie. Zeit. Gleich Ordnung. Gedanke. Etwas Gutes darf man jedem Menschen antun. Jedoch muss man eine Annahme davon zu verkraften wissen, was man für einen anderen getan hat. Dokumentation. Futter für die Fische. Ein Schwarm Fische und ein paar Fische, das hat einen Unterschied gemacht. Ungezählt sind jedoch beide Gruppen erschienen. Derweil können ein paar Fische aus einem Schwarm abgesondert vorkommen, der Schwarm wird aber kaum aus ein paar Fischen hervortreten können. Darum wird das Geringere im Größeren enthalten sein. Weitere Gedanken bräuchte man sich nicht dazu zu machen. Reflexion. Ein rechtschaffenes Leben führen. Es ist für Schneider ein Wunsch gewesen, dass es ihm gelingen möchte, getreu dem Recht und der Ordnung sein Dasein auf eine gültige Weise zu verbringen. Als Kunstscharfender überprüft er den Gehalt seiner eigenen Werke eingehend unter dem Gesichtspunkt einer inneren Führung. Seine Bilder sollen kindgerecht, seine Schriften zudem klar und verständlich ausfallen. Zur gegebenen Ordnung würde er nicht viel sagen wollen. Benenne man sie mit dem deutschen Wort dafür oder auch nicht, es ist doch das Gleiche geblieben. Das Dharma soll gewahrt werden. Die Ordnung bleibe erhalten. Dafür wäre sie da. Impuls. Alle Menschen haben ein gleich schweres Los zu eigen, das Leben. Das gilt zumindest so lange, bis man eingegriffen und sein Glück manipuliert hat. Daraufhin kann es uns allein nur schwer fallen, unseren Weg zu bewahren und beizubehalten. Gedanke. Wirklichkeit. Die Realität ist zuweilen schon wie ein trockenes Stück Brot gewesen. Man muss davon eine ganze Zeit lang gekostet haben, um es wissen zu können, was das heißt. Wer den Erfolg gewohnt ist, hat es oftmals nicht eingesehen, warum es für andere nicht genauso sein sollte. Jeder kennt allein nur das, was er erfahren hat. Derweil ist das Bemühende eines Menschen zur Absurdität verkommen. Keiner hat es ihm noch zugestanden, dass er etwas verspürt. Dokumentation. Das Allgemeine und das Spezielle. Die Kunstsache von Schneider ist seine spezielle Ambition geblieben, unter welcher seine allgemeinen Pflichten nicht leiden sollten. Geht er auch den Weg einer Bearbeitung eigenständiger Themen beständig weiter, so hat er doch im Leben das Gleiche wie jeder andere Mensch auch dabei zu leisten. Jener Umstand, dass er sich bewähren möchte, bringt es mit sich, dass er das wahr macht. Schneider ist froh darüber, dass er seine Gedanken und Ideen dazu bereits ausreichend vorangebracht und aufgestellt hat. Es ist gut, dass er sich eine dementsprechende Ausrichtung zu verleihen vermag. Gedanke. Bei sich sein. Da allein nur solche Aussagen zu Dingen von globaler Bedeutung zutreffen können, welche sich bereits bewahrheitet haben, legt der Autor sich gerne darauf fest, dass er sich nicht zum aktuellen Weltgeschehen äußern möchte. Stattdessen hat Schneider die Aufbereitung seiner Kunstsache und jener, mit ihr in Verbindung stehenden Dinge ins Auge gefasst, wie sie ihm wegen seiner Beschäftigung mit ihr vorgegeben sind. Das hat er getan, ohne auf einen Wellenschlag über seine Dimensionsgrenzen hinaus dabei zu achten. Dann ist er zu dem Schluss gekommen, dass er in der Hauptsache jene trivialen Begebenheiten, wie sie damit zu tun haben, annähernd abschließend aufbereiten kann. Sie hat er zu klären versucht. Dabei hat er zu etwas Eigenem gefunden. Aus Gründen der Enthaltung hat er sich gerne gerade nicht zum aktuellen Zeitgeschehen geäußert. Freilich sind ihm die anderen Menschen in seiner Umwelt nicht egal gewesen. Manchmal hat es ihm schon etwas ausgemacht, dass in jüngster Zeit bei uns so viel Unrecht geschehen ist. Er hat es nicht geglaubt, dass man alles gutheißen muss, wie es da vorgekommen ist. Das Anrecht eines Menschen auf ein tatsächliches Lebensglück besteht für sein Dasein fort. Der Sachverhalt, dass es mehr und mehr eingeschränkt worden ist, hat nicht allein nur Gutes verhießen. Einsicht. Fantastisches. Hat ein Mensch sich erst einmal im Leben auf den Kontext seiner eigenen Geschichte bezogen, dann möchte er sich sicherlich auch weiterhin danach ausrichten, was er von ihr wahrgenommen und verstanden hat. Da hat er sich Gedanken dazu gemacht, wie er mit seinem Dasein im Leben umgehen soll. Eine Voraussetzung dafür ist die Anerkennung des Existenten gewesen. Es ist der Ordnung gemäß, wenn sie geschieht. Nichts hat uns davon abzubringen, diesen Weg zu begehen. Da vollführen wir unsere Aufgabe und schaffen manches Werk, wie es uns entsprochen hat. Daran haben wir uns orientiert, was uns ausmacht. So festigt sich manches bei uns. Schritt für Schritt führen wir unsere Arbeit aus. Gedanke für Gedanke entsteht da ein Gewahrsein bei uns. Da kommt es vor, dass wir unseren Sinn für das Ganze auffassen können, wie er uns eingegeben ist. Das, was wir wahrgenommen haben, ist bei uns in gewichteter Weise vorgekommen. Das haben wir geschaut und so haben wir es anerkannt. Ohne den Wert der Worte anderer Menschen zu verkennen, haben wir manches an unserem Dasein ausgemacht, was höherwertig und bedeutender ist als das, was uns die Leute schon einmal gesagt haben. Wir haben die Gemeinschaft mit ihnen gesucht, aber denken können wir selbstständig. Da kommen uns die Gedanken ein, ohne dass sie jemand extra bei uns anstoßen hat müssen. Gesegnet sind wir darum und so soll es bei uns fortbestehen, dass wir ein eigenes Gewahrsein haben. Mit Respekt vor der eigenen Natur erhalten wir uns diese. Sie stellt eines jener Güter dar, auf die wir einen Zugriff behalten haben. Da hat sie uns in ihr Herz geschlossen. Darum sollen wir Menschen sein, weil wir das zu erkennen wissen, wie sehr sie uns liebt. Wurf. Unschärfe. Die Ansage, dass eine Sache zu komplex geraten sei, entspricht oftmals dem Versuch, alles, was diese Sache betrifft, bis ins kleinste Detail genau klären zu wollen. Der Umstand, dass das für schwierige Dinge nicht leicht in endlicher Weise zu leisten sein würde, kann es zu einem unmöglichen Unterfangen unter Zeitdruck und allen anderen gültigen Begrenzungen des Daseins machen. Dabei werden doch genau jene Aufgabenstellungen und Schwierigkeiten im Leben anzugehen und zu klären sein, welche da wirklich vorgekommen sind. Allein nur wegen einer Komplexität davon die Auffassung und Bearbeitung eines Problems auszusparen, muss jeglichem Erfindergeist die Puste nehmen. Dann hat der Mensch etwas von seiner Macht verworfen, falls er seinen Problemen aus dem Weg geht. Alles und nichts sollen für alle Menschen gleich sein. Allein nur das Spezielle wird da noch von einer individuellen Eigenschaft sein. Es kann beschrieben werden, aber man kann die Bedingungen für ein Vorkommen des Speziellen weder dauerhaft aufrechterhalten noch es reproduzieren. Da ist es nicht exakt richtig gewesen, dass seine Wertigkeit so besonders sein soll. Möchte es für uns auch unerreichbar fern und somit wie ein Stern am Himmel vorgekommen sein, was da auf spezielle Weise erschienen ist, so ist es doch per se bedeutungslos, dass es bei uns aufgekommen ist. Idee? Eine wahrhaftige Lehre. Dank der Unabhängigkeit eines Menschen kann sich dieser entfalten. Da kann er alle Gestaltung auf das normale Maß dafür zurücksetzen, wie es zu einer Sache gepasst hat. Das soll er auch tun. Daraufhin werden alle zusätzlichen Kräfte, Impulse und Momente unwirksam sein, weil er sie aufgehoben hat. Sprachgestaltung. Kausale Zusammenhänge erfassen. Es gibt keinen besseren und keinen schlechteren Menschen, wenn es um das Erfassen von kausalen Zusammenhängen geht. Solche gelten für jeden in gleichwertiger Weise. Wir würden nicht abhängig von der Meinung anderer Menschen sein, solange es um solche Dinge gegangen ist. Was über den Sinn und das Fehlen des Menschen bestimmt, sollte nicht das Gutdünken anderer Leute sein. Da wären wir alle jetzt schon verloren, falls dem doch so sein wird. Nein, der Mensch hat eine eigentliche Vernunft zu eigen, welche er nicht verlieren könnte. Sie ließe sich nicht veräußern. Die Vernunft bestimmt uns. Wir sind ihr mit unserem Erscheinungsbild nachzuordnen. Das macht uns aus. Das Individuum Mensch besteht allein nur in einer sehr bedingten Weise. Es ist tatsächlich eine Mode, dass jeder solch ein Individualist sein möchte. Wer sich danach ausgerichtet hat, einer zu sein, meint vielleicht sein Leben so führen zu können, wie er es möchte. Jedoch erst in der Widerspiegelung von etwas Gegebenem erscheint die Natur eines Menschen als wahr. Immerzu bleiben wir in Abhängigkeit davon, was da ist und sich ausgewirkt hat. Das besteht fort. Da erfährt es eine Bedeutung, wie wir uns dazu gestellt haben. Im Mindesten soll es der Lebensraum sein, welcher uns gerade bedingt hat. Wir wären in ihm weder verloren noch verlassen, aber auch nicht unbedingt gut aufgehoben und versorgt, falls wir das nicht zuvor so für uns eingerichtet haben. Manchem ergeht es deswegen schlecht, weil er Erwartungen hat, die sich nicht erfüllen lassen würden. Das haben wir bei uns in Ordnung zu bringen, was von uns ausgeht, auf dass wir unseren Weg einhalten können. Wer das verkannt hat, wie notwendig so etwas ist, könnte einen solchen wahrscheinlich nicht auf eine einfache Weise für sich finden. Dann aber hat er sich auf Abwegen befunden. Dokumentation. Initiation. Mittels einer Annahme des Gegebenen, also einer Bejahung des Menschen und seiner Erfahrungswerte lässt sich manches bei ihm zum Guten bewegen. Er kann eine Verantwortlichkeit von sich für sein Dasein und Wirken vernehmen, weil er relevant ist und berücksichtigt wird. Dokumentation. Der Acker. Wunderbar soll es sein, dass wir Menschen uns an einem Geschehen in der Welt beteiligen dürfen. Dabei erfahren wir eine Wertigkeit unseres Tuns. Streng genommen kann es willkommen oder unwillkommen sein, dass wir da sind und uns beteiligen möchten. Alles dazu zusätzliche an Wertigkeiten sollen lediglich Nuancen davon sein, was es ausgemacht hat, willkommen zu sein. Dokumentation. Die gleichen Wege gehen. Jahre der Suche nach dem Sinn am Leben haben mich dazu geführt, mir eine Ausrichtung zu verleihen. Ich strebe es an, dass sie eindeutig ausfällt. So habe ich sie bei mir eingerichtet. Der Weg liegt in dir. Getreu dieses Gedankens habe ich mich auf mein Gutes zurückgezogen und von allem anderen abgelassen. Daraufhin habe ich das Joch meines Daseins zu verspüren begonnen. Es bedarf keiner Worte, um vorzukommen. Was jedoch gesagt werden kann, ist, dass ein solches Joch mit Sicherheit daran zu erkennen ist, wie sehr ich belastet bin. Daran erquicke ich mich. Es erfreut mich, dass ich einen Widerstand dagegen leisten kann. Von Zeit zu Zeit lege ich dieses Joch ab, allein nur um daran wiederum anzusetzen und es erneut auf mich zu nehmen. Derweil habe ich eine Wandlung meines Wesens verspürt. Da ist manch ein Wechsel der Konstitution bei mir vorgekommen. Mancher Austausch hat derweil stattgefunden und vieles ist geschehen. Meine Hände haben gerne ihre Griffe eingenommen und etwas bewegt. Genauso gerne haben sie etwas gehalten. Zur Ruhe bin ich gekommen, als ich tätig gewesen bin. Eine gewisse Müdigkeit habe ich geliebt. Dann bin ich alsbald eingeschlafen. Dokumentation. Ein weites Feld. Der Mensch bewertet die Begebenheiten seines Daseins unentwegt. Das bezeichnet man als ein Bedenken. Es ist etwas, was normalerweise zusätzlich zu den Begebenheiten stattfindet und für die menschliche Dimension per se steht. Mittels seines Geistes hat er die Fertigkeit zu eigen, sich ein Bild davon zu machen, was ihm innewohnt und was ihn dabei umgeben hat. Daran macht er es fest, wie er handeln möchte. Das Resultat seines Handelns ergibt sein Dasein mit dessen Eigenheiten. Da haben wir manches davon vor uns gebracht, weil wir es uns vorstellen können möchten. Mit Freude und Zufriedenheit beschauen wir das Bekannte. Dadurch, dass es uns bekannt ist, erfahren wir bereits eine Bestätigung. Eine solche bräuchten wir nicht zu verwerfen. Sie soll etwas davon ausmachen, was uns eingegeben ist. Da gehört es dazu, dass wir in diesem Dasein durch uns selbst bestätigt worden sind. Vieles fällt darum von uns ab, für was niemand eine Verwendung gehabt hat. Ja, es soll etwas an unseren Dingen von uns aus Bestand behalten und für uns gut sein. Da haben wir uns also etwas dazu vorgestellt. Idealerweise haben wir es aufnotiert oder in sonst einer Weise auf einem Gegenstand aufgebracht. Dieses Werk soll nun von uns beschaut werden. Dafür orientieren wir uns an einer allgemeinen Form des Beschauens des Ganzen. Sie können wir mittels unserer Erfahrungswerte nach und nach komplettieren, aber auch zu bereinigen haben wir sie gewusst. Solange wir sie uns jedoch nicht veranschaulicht haben, ist sie auch im Schatten geblieben und hat uns keine Kenntnis vermitteln können. Darum soll es gut sein, was wir uns aufzeichnen. Dessen Wert stellt einen solchen von sich aus dar. Es soll das Bild für unsere derzeitigen Kräfte sein, was wir uns da zur Anschauung vorgegeben haben. Gerne nehmen wir ein Blatt des guten Papiers zur Hand und greifen zu Tinte und Feder. Wir malen einen Punkt auf dieses Blatt und stellen fest, dass keine Einigkeit dafür bestanden hat, wie man einen solchen darzustellen hat. Tatsächlich kenne ich 3 einfache Varianten zur Darstellung eines solchen, welche allesamt ihre Berechtigung haben sollen. Ein Kreuz, welches einen Schnittpunkt aufweist. Ein Kreis, welcher einen Punkt umschließt. Ein kleiner Farbfleck auf dem Untergrund. Daran lesen wir es ab, dass es keineswegs leicht gewesen ist, etwas Einfaches darzustellen und Einigkeit mit seiner eigenen Auffassung dabei zu verspüren. Matthias Schneider hat darum den trivialen Weg für sich ausgewählt, um seine Werke zu erstellen. Er geht bei einem solchen davon aus, dass eine eindeutige Sache in mehrfacher Weise richtig ausgedrückt werden kann. Dann ist es noch immer dasselbe gewesen, um was es uns gegangen ist. Eine nicht so triviale Weise, seine Dinge zu bezeichnen, wird die negative Art sein. Für sie gibt es keine einfachen Definitionen, sondern nahezu unendlich viele. Da verkörpert eine negative Definition eine Herleitung einer Sache aus dem Gegebenen außerhalb des Gesuchten einen. Sie ist mitunter eindeutig gewesen, oftmals ist es uns aber nicht klar vorgekommen, was seine negative Definition gemeint hat. 7-3 anstatt 4 verkörpert eine negative Information. Allein nur wegen eines uns bekannten Kalküls können wir ihren Wert berechnen. x-y anstatt z soll das gegebene Schema der allereinfachsten negativen Definition sein. Sie kennt unendlich viele Varianten. Der Erfahrungsbereich eines Menschen resultiert aus Werten und deren Zuordnung zu den Begebenheiten eines Daseins. Er stellt keine Projektion der Welt in uns selbst hinein dar, sondern er soll von ihr unabhängig geblieben sein und für sich stehen können. Das wäre notwendig, damit ein Bedenken des Menschen geschehen kann. Daraufhin kann man den Unterschied eines Bedenkens gegenüber der praktischen Anwendung eines Handelns leichthin festmachen. Der Würker nimmt eine Säge und teilt mit ihrer Zuhilfenahme ein Stück Holz entzwei. Der Planer bedenkt die Funktionsweise einer Säge und erkennt ihren Nutzwert für seine Sache am Verwendungszweck derselben. Das weite Feld der Emanation hat also einen inneren Bereich, der die Dinge unberührt lässt, aber uns berührt hat, sowie einen äußerlichen Bereich, der die Dinge ausmacht, welche wir bedenken können. Da stehen beide miteinander in Beziehung durch den Menschen und dessen Erscheinungsweise. Real ist es, dass beides zusammengenommen die Realität einer menschlichen Existenz ausmacht. Damit soll es definiert sein, um was es in Wahrheit dem Autor Matthias Schneider gegangen ist, als er seine Werkschau auf die Beine gebracht hat. Er zeigt es ihnen mit ihrer Zuhilfenahme auf, was eines Menschen Existenz ausmacht. Natürlich entspricht seine Darstellung davon einer eigenen Ausarbeitung, weil es seine Gedanken gewesen sind, welche er in eine idealisierte Form gebracht hat, um sie benennen zu können. Damit hat er etwas geschaffen, was in trivialer Weise einem Erwartungswert dafür entspricht. Er beschreibt das Ganze im Gesamten als ein solches. Die Vollständigkeit der Darstellung teilt sich in Licht- und Schattenbereiche auf. Manches davon soll bekannt sein, alles wird jedoch immer auch noch etwas verkörpert haben, was verborgen bleiben muss, weil die Worte eines Menschen nun einmal von seiner endlichen Natur geprägt sind. Eine vereinheitlichte Darstellungsweise seiner Anschauungen hat er dafür erwählt, weil so der einzelne Leser an die kontinentalen Anteile davon herangeführt werden kann, für welche es gilt, dass sie feststehen. Das hat er so aufgezeigt und festgemacht, weil das damit Gegebene mit Sicherheit einen essentiellen Ansatz für einen Menschen verkörpert hat. Gedanke. Eine übertriebene Genauigkeit ist uns unwissenschaftlich erschienen.